so meint Frankfurt, aus diesem Grund ist der Bullshit ein größerer Feind der Wahrheit als die Lüge. Ende der Fußnote. Die Unterscheidung in wahr versus falsch verliert an Relevanz. Andere Ebenen wie affektiv versus nüchtern oder konnektiv versus geschlossen werden wichtiger. Redlichkeit als Leitwährung im öffentlichen Diskurs nimmt ab, Aufmerksamkeit übernimmt, erfolgreich ist nicht, was richtig ist, sondern was verfängt. Nun wäre das alles nicht weiter problematisch und Berner ist sicher nicht so reich und berühmt geworden, wenn wir Menschen besser darin wären, eine Lüge oder eine Halbwahrheit zu entlarven. Doch das gelingt uns allzu selten. Wie der amerikanische Kommunikationswissenschaftler Timothy R. Levine in vielen Experimenten herausfand, beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen bei einer simplen Lüge-Wahrheit-Einschätzung richtig liegen, wenn sie eine Geschichte von Fremden aufgetischt bekommen, gerade mal um die 54%. Und zwar egal, ob es sich um Laien, Geheimdienstmitarbeiter oder Kriminalpolizistinnen handelt. Eine miserable Quote, wo wir doch eine ganze Evolution lang Zeit hatten, das zu trainieren, oder? Bei uns vertrauten Menschen hängt die richtige Einschätzung stark davon ab, was wir über den Kontext der anderen Person wissen und wovon die Geschichte handelt. Ob wir schon etwas ahnen oder ob wir selbst immer ehrlich waren. Im Alltag mit seinen vielen losen zwischenmenschlichen Kontakten jedoch befinden wir uns meistens im Wahrheitsmodus, wie Levine es nennt, und zwar aus gutem Grund. Wenn wir davon ausgehen, dass der andere die Wahrheit sagt, dann bringt uns das so viele Vorteile, dass wir das Risiko der Täuschung eingehen können. Wir fallen zwar hin und wieder auf einen Betrug herein, doch dafür kommunizieren wir effektiv und finden uns in sozialen Situationen zurecht. Als Spezies jedoch hat uns der Kampf um die Wahrheiten und der Handel mit gegenseitigem Vertrauen offenbar eher beflügelt. Nicht wenige anthropologische Theorien gehen davon aus, dass wir Menschen unsere Sprache und Erzählungen überhaupt erst entwickelt haben, um zu lügen. Dass der wichtigste Grund für das Wachstum unseres Gehirns ausgerechnet jener war, andere besser täuschen und Täuschungen besser erkennen zu können. Laut der Bibel war sogar die allererste menschliche Rede nichts als eine Ausrede, wie Fritz Breithaupt in Die Kultur der Ausrede darlegt. Adam und Eva erschüttern Gottes Monopol auf Wirklichkeit, indem sie ihre eigene Version entgegensetzen. Mehr zu diesem und anderen misogynen Mythen der Menschheit in Kapitel 9.